Kundgabe 4293. Empfangen durch Bertha Dudde am 7. und 8.5.1948. Vormenschen. Erschaffung bildlich dargestellt. Ihr müsstet euch den Werdegang jeglichen Schöpfungswerkes vergegenwärtigen, um die Überzeugung zu gewinnen, dass auch der Mensch eine endlos lange Zeit der Entwicklung zurücklegen musste, ehe er das Stadium erreichte, wo er im freien Willen denken, reden und handeln konnte. Es musste gewissermaßen eine Außenform sich bilden, die für jegliche Verrichtung tauglich war. Es musste ferner dieser Außenform eine organische Tätigkeit möglich sein, die der Erhaltung des Körpers diente. Es musste diese Außenform aber erst in primitivster Weise entstehen und sich im Laufe langer Zeit verfeinern. Also es gehörte eine lange Entstehungszeit dazu, bis diese Außenform so gestaltet war, dass ihr Verstand und freier Wille beigegeben wurde und nun jegliche Tätigkeit vernunftmäßig ausführen konnte. Daraus geht hervor, dass es keine plötzliche Erschaffung des Menschen von Gott gab, obwohl dies ihm wohl leicht möglich war, jedoch seiner Weisheit und Liebe nicht entsprach, sondern dass eine langsam aufsteigende Entwicklung vorangegangen ist, deren Produkt der denkfähige, freiwollende und tatenausführende Mensch ist, der nun auch zur Verantwortung gezogen werden konnte für sein Denken, Wollen und Tun. Also gab es vor dem vollentwickelten Menschen schon menschenähnliche Lebewesen auf der Erde, auf verschiedener Entwicklungsstufe stehend, jedoch zeitmäßig war kein großer Unterschied, so dass zur selben Zeit die ganze Erde belebt wurde von dem Lebewesen, das Anspruch auf den Namen Mensch erheben konnte, das also im Besitz des freien Willens und eines wohlentwickelten Verstandes war und so nach fähig, sich einen gewissen Erkenntnisgrad anzueignen. Und dieses Wesen vermehrte sich dem göttlichen Willen gemäß nach göttlicher Ordnung. Denn jegliches Schöpfungswerk, der Mensch inbegriffen, untersteht dem göttlichen Naturgesetz. Und es wird gelenkt und bestimmt zu naturbedingtem Handeln, wovon auch seine Existenz abhängt. Er kann wohl auch gegen dieses Naturgesetz verstoßen, wodurch aber auch sein körperliches Leben als Mensch auf der Erde gefährdet wird, wie auch sein Seelenleben, zu deren Fortentwicklung die Außenform ihr gegeben wurde. Um des hohen Zieles willen mussten dem Menschen auch Fähigkeiten gegeben werden von Gott, die ihn dieses Ziel erreichen lassen können, so der freie Wille ernstlich darauf gerichtet ist. Es muss der Mensch selbst sich Fähigkeiten aneignen. Er muss Anlagen in sich zur Entfaltung bringen und danach trachten, höchste Seelenreife dadurch zu erlangen. Er muss sich also auch als Mensch noch fortentwickeln. Und zwar nicht mehr seiner Außenform nach, sondern seiner inneren Gestaltung muss das Denken, Wollen und Handeln gelten, auf das am Ende seiner Erdenlaufbahn ein Wesen ins geistige Reich eingeht, das dem urgeschaffenen Wesen gleicht, so wie es von Gott seinen Ausgang nahm. Es ist der Schöpfungsakt so nach ein Vorgang, der sich über einen großen Zeitraum erstreckte, der den Menschen aber so dargestellt wurde, wie er ihnen fasslich war. Denn der Zustand der Unvollkommenheit des Geschöpfes wirkt sich aus in Unkenntnis, in der Unfähigkeit, die tiefsten Beweggründe der Schöpfung, ihren Sinn und Zweck und das Endziel der von Gott auf die Erde gesetzten Geschöpfe zu erkennen. Weshalb das Wissen letzteren in einer Form geboten werden musste, die einen groben Umriss von Gottes Walten und Wirken gab, um den Menschen bildhaft die Erschaffung der Erde und jeglicher Lebewesen verständlich zu machen. Doch so wie der Mensch im freien Willen die Gestaltung zur Liebe zu Wege bringt, so wie er in sich die Fähigkeit entwickelt, geistige Belehrungen entgegenzunehmen, so wie er gedanklich mit dem geistigen Reich in Verbindung steht, wird er auch wissen um die reine Wahrheit, um die langsame Aufwärtsentwicklung jeglicher Schöpfung und also auch des Menschen, der als Krone der Schöpfung das einzige Lebewesen ist, das die Unkenntnis in einen hohen Grad von Kenntnis wandeln kann, dem also auch die Fähigkeit gegeben wurde, Gott und sein Wirken zu erkennen, das Liebe, Weisheit und Allmacht verrät. Hat der Mensch jenes Wissen erworben, dann vermag er auch jenen bildlichen Vergleich zu erklären, der den Alten einst gegeben wurde, die auch, so sie fromm und gottesfürchtig waren, deren rechte Bedeutung verstanden. Glaubenslosen Menschen dagegen erscheint jede Darstellung der Schöpfung als unwahr oder unannehmbar, und sie weisen ab, ohne aber um die Wahrheit zu wissen oder ein besseres Wissen dagegen setzen zu können. Diesen aber könnte auch die Wahrheit klar und verständlich geboten werden. Sie würden sie ablehnen, weil ihr Verstand nicht erfasset, da ihre Herzen ohne Liebe sind. Amen.